60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. Ein Beitrag von Michaela Wetter. Herzlich willkommen zu einer Audio-Zeitreise in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends. Am 31. Dezember 1999 findet das große Millennium-Silvester statt, obwohl einige kritische Rechner darauf hinweisen, dass das neue Jahrtausend eigentlich erst am 01.01.2001 beginnt. Doch davon lässt sich die Welt nicht stören und auch ich habe fröhlich mitgemischt. Während um mich herum die Silvesterraketen knallen, kann ich ja nicht wirklich ahnen, was das erste Jahrzehnt an Überraschungen bereithalten wird. Es gibt einige gute, so der Supersommer 2006, in dem Deutschland gefühlter Fußballweltmeister wird. Oder 2008, die Wahl eines Afroamerikaners zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ereignisse, die einfach Mut machen für die Zukunft. Stärker in Erinnerung bleiben werden wohl der Anschlag am 11. September 2001 und die weltweite Wirtschaftskrise, die zum Ende des Jahrzehnts noch nicht überstanden sein dürfte. Doch auch hier greift natürlich das Prinzip Hoffnung und ich für meinen Teil bin optimistisch. Das Jahr 2000. Die schon Ende 1999 bekannt gewordenen schwarzen Kassen führen die CDU zu Jahresbeginn 2000 in die wohl schwerste Krise ihrer Geschichte. Der CDU-Bundesvorsitzende und Bundesfraktionschef Wolfgang Schäuble tritt am 16. Februar zurück. Seine Glaubwürdigkeit war durch widersprüchliche Aussagen über die Annahme einer Spende erschüttert worden. Für Monate ins politische Abseits gerät zudem Altbundeskanzler Helmut Kohl, der hartnäckig die Namen von Barspendern verschweigt. Ich habe als Parteivorsitzender in meiner Amtszeit die vertrauliche Behandlung bestimmter Sachverhalte wie Sonderzuwendungen an Parteigliederungen und Vereinigungen bei der Finanzierung ihrer politischen Arbeit für notwendig erachtet. Von der Talfahrt der CDU profitiert naturgemäß die rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. George W. Bush wird trotz geringerer Stimmenzahl neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Zwar hat Bush landesweit über 500.000 Stimmen weniger bekommen als der amtierende demokratische Vizepräsident Al Gore, doch die Eigenheiten des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Wahlsystems machen den Republikaner zum Sieger. Was sonst noch geschieht? Katastrophen prägen das Jahr. Im Juli sterben 113 Menschen beim Absturz einer Concorde bei Paris. Im Folgemonat kommen 118 Seeleute beim Untergang des russischen Atom-U-Boots Kursk ums Leben. Am 26. März bestätigt eine Wahl Wladimir Putin als Präsidenten der Russischen Föderation. Er hat dieses Amt geschäftsführend bereits seit dem Rücktritt von Boris Jelzin am 31.12.1999 inne. Mehr als eine Randnotiz. Am 27. Januar feiert der FC Bayern den 100. Geburtstag. Er ist einer der mitgliederstärksten Sportvereine der Welt und spielt seit 1965 ununterbrochen in der Bundesliga. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.